der bläst sogar das hohe C, und ringsherum wird alles stumm im Nu. Ein jedes Mädchen gleich erbebt, wenn er nur die Trompete hebt, und jede hört sofort und hört ihm zu. Doch hat bisher ja keiner sein Herz geschenkt, weil er an der Trompete allzu sehr hängt. Und schließt um 1 Uhr das Café, sagt der Trompeter auf Ade und schmettert noch einmal das hohe C. We'll be right back.